بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Die Bedeutung von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die Namen von Ahlus Sunnah, die Eigenschaften und zum Schluss noch 10 Punkte oder mehr, an was die Ahlus Sunnah wal Jama'ah glaubt, sozusagen. Allah sagt in 3, Sura 3, Vers 106. An dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden, was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden, seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet, so kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagt über diejenigen mit den weißen Gesichtern, ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und diejenigen, dessen Gesichter schwarz sein werden, ist Ahlul Bid'ah und Ahlul Firqa. Die Leute der Neuerung und die Leute der Sekte. Und manche haben eine verschiedene Ansicht über die Authentizität dieses Hadithes. So. Und jetzt kommen wir zur generellen die generelle politische Bedeutung, also wie die Leute es benutzen, ist Gegenteil von Schia. Gegenteil von Schia. Na, jetzt zur spezifischen Bedeutung. Das sind diejenigen mit gereinigter Aqida. Diejenigen mit gereinigter Aqida. Glaubensinhalte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba. Das ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah sozusagen. Und wir können nicht von Ahlus Sunnah sein, wenn wir nicht ihrem Weg folgen. Yani nach Koran und Sunnah folgen, nach dem Verständnis der Sahaba. Okay? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Khairul Quruni Qarni. Die beste Generation ist meine, also die Sahaba. Und dann diejenigen, die ihnen folgen, und dann diejenigen, die ihnen folgen. Aber natürlich nur, wenn sie den Sahaba gefolgt sind. Denn von den Tabi'in, von der zweiten Generation und so weiter, sind die Jahmiyyah, Mu'tazila und so weiter entstanden. So, jetzt kommen wir zu Namen und Titeln der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der erste Name oder Titel ist At-Ta'ifa al-Mansura. Und das ist die siegreiche Gruppe. Das bedeutet offene Gruppe. Offen auf was? Offen auf der Wahrheit sind. Dass sie klar auf der Wahrheit sind. Drittes, A'immatul Huda, Führer der Rechtleitung. So, das nächste ist Ahlul Qurun al-Fadila, die beste Generation. Und das basiert auf dem Hadith, den ich erwähnt habe, Khairul Quruni Qarni. Beste Generation ist meine. Ashab al-Sunna wal-Hadith. Leute der Tradition und Hadith. Ja, nicht Tradition im Sinne von Bid'a, sondern Tradition im Sinne von Tradition vom Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wal-Hadith, weil viele Hadithe wurden erfunden. Und diese Leute, die Ahlul Hadith, schützen die Hadith durch die Quellenüberprüfung, durch die Überprüfungen und so weiter und so weiter. Das nächste ist As-Salaf As-Salih, die rechtschaffenen Vorfahren. Al-Firqatun Najiyah, Al-Firqatu Najiyah, die errettete Gruppe. Ahlul Ittiba', Leute des Folgens oder Gehorsams. Yani sie folgen der Sunna des Gesandten Muhammad sallallahu und machen keine Bida'. Okay. Wir kommen zum 9. Das Wort ist Al-Jama'a, die Gruppe. Und 10, Al-Ghuraba, die Fremden. Ahlul Athar, Leute der Überlieferung. Yani sie gehen immer auf die Überlieferung zurück, nur auf Texte, Koran und Sunna. Jama'at al-Muslim, eine Jama'a heißt eigentlich eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Und hier ist aber gemeint eine Jama'a von den Muslimen, die Muslime vereint unter einem Khalifen. Sentence, Ahlul Ilm sind Leute des Wissens. Al-Salafiyya, die Folge des Salaf oder Folge der Vorfahren sozusagen. Und manche dieser Namen, diese 14 erwähnten Namen, findet man direkt im Hadith, zum Beispiel Al-Ghuraba und so weiter. Manche sind in den Büchern von Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Rahimallah und so weiter und so weiter. Jetzt kommen wir zu Sifat wa Simat, Eigenschaften und Merkmale oder Attribute von Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sifat und Simat, Namen oder, Verzeihung, nicht Namen, sondern Eigenschaften. Eigenschaften und Attribute von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Erste. Also, sie halten fest am Sein Allahs. Imam Ibn Battah al-Akbari schrieb, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagte: Ahlus Sunnah sind diejenigen, die an Allahs Sein festhalten, ohne Kompromisse. Kitab al-Sharh wal-Ibana, Seite 120. Sura 3, Vers 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Und haltet alle fest am Sein Allahs, am Koran, am Tawhid, yani. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, sagte: Eines Tages werden sie mit dir über die Shubuhat des Koran, yani über die Mutashabih, über die mehrdeutigen Ayats des Koran diskutieren. Kümmere dich um sie mit der Sunna. Die Leute der Ahlus Sunna kennen Allahs Buch besser wie jeder andere. In Sunan ad-Darimi, Band 1, Seite 49. Sie sind das beste Beispiel oder Wegweiser zu dem richtigen Weg. Amr ibn al-Qais, rahimullah, ein Tabi'i, sagte: Wenn du einen jungen Mann aufwachsend bei Ahlus Sunnah wal Jama'a siehst, bezeuge, dass er gut ist. Und wenn du ihn bei den Leuten der Bid'a siehst, wasche deine Hände von ihm. Gewiss, ein junger Mann ist das, womit er aufwuchs. Weil ein Mann es mag, von seiner Kindheit mit den Leuten des Wissens zu sein, er wird sicher sein. Er wird sicher sein. Kitab al-Sharh wal-Ibana, Seite 133 von Imam al-Akbari. Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah, ein Tabi'i, sagte: Einer der größten Segnungen für einen jungen Mann oder Frau oder Nicht-Araber ist, wenn Allah ihn zu einem Gelehrten der Ahlus Sunna leitet. Kitab al-Sharh Usul i'tiqad Ahlus Sunna von Imam Likai. Sie nennen sich nicht mit erfundenen Namen oder welche die Salaf nicht nutzen, ja, ne? Zum Beispiel, er sagt nicht, ja, ich bin Jahmid oder so. Okay. Jemand fragt Imam Malik, rahimahullah, wer ist ein Mann von Ahlus Sunnah? Imam Malik sagte, derjenige, der keine Titel wie Jahmi, Rafidi, und er listete noch einige auf, womit die Leute sich benannten. Tertib el-Madarik von Qadi Iyad. So. Ibn Qayyim rahimahullah schrieb, dass jemand Imam Ahmed einst fragte über dasselbe, also über dasselbe, wer von Ahlus Sunnah ist. Er sagte, derjenige, der keinen Namen außer von der Sunna hat, ist von Ahlus Sunna. Madarij es-Sadikin. Und Imam Maimun ibn Mahram sagte, wehe dir, wenn du dich nach einem anderen Namen außer dem Islam benennst. Kitab al-Sharh von Akbari. Nächstes. Sie halten an der Sunna fest und vermeiden die Bid'a. Al-Fudayl ibn Iyad, also Qadi Iyad, rahimahullah, sagte, ich traf die besten Leute und sie waren Ahlus Sunan, Al-Matzah von Sunnah. Alle von ihnen verboten den Weg der Ahlul Bid'a zu folgen. Kitab al-Sharh von Akbari, yani von Imam Akbari. Einige Leute kamen zu Abu Bakr ibn Ayyash und fragten ihn, es gibt viele Leute, die sich Sunni nennen. Wer sind die wirklichen Sunnis? Er antwortete, der Sunni ist derjenige, der, wenn er von Gelüsten redet, wird es ihm nicht beeinflussen. Das heißt, er nimmt nie etwas von Gelüsten als Beweis. Usul i'tiqad von Imam Likai. Also das heißt, er akzeptiert nur Koran und Sunna. Ibn Taymiyyah rahimahullah wurde gefragt, wer Ahlus Sunna wal Jama'a ist. Er sagte, sie sind die Besten der Ummah und Al-Wasata, also mittlerer Weg zwischen zwei Extremen. Aber es gibt auch noch andere Bedeutung für Wasata, und zwar die Beste, nicht nur Mitte, es gibt auch eine andere Übersetzung für Wasat, sondern auch die Beste oder Höchste, yani die höchste Ummah, wie Allah sagt, Ummatun Wasata. Diejenigen, die den rechten Weg folgen, sie sind Leute der Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie verbieten Bid'a und sind nur parteilich zur Wahrheit. Majmu'a al-Fatawa, Band 3, Seite 368 bis 369. So. El-Ghuraba. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Bada al-Islam ghariban, wa sayu'udu ghariban kama bada. Fatuba lil-Ghuraba. Der Islam begann fremd und wird wieder fremd, wie er begann oder wie er war. Und Jannah für die Fremden. Tuba bedeutet, wallahu alam, ein Platz in Jannah oder ein Baum in Jannah. Und der Hadith ist in Sahih al-Muslim. Und es gibt zwei Arten von Ghuraba. Ich mache das mal so. So. Vor der Ghuraba gab es die Sahaba und die Khalaf. Khalaf sind die späteren. Denn die Sahaba waren mitten in Zeit und mitten in den Leuten der Schirk, waren sie Muwahhidun, waren sie Muslime. Leute, die Tawhid gehabt haben und praktiziert haben und so weiter. Und die Khalaf, diejenigen nach den Sahaba, die auf der Methode der Sahaba geblieben sind. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, ein Tabi'i, sagte: Behandle Ahlus Sunnah wal Jama'a gut, denn das sind die Ghuraba. Wenn du hörst, es gibt einen Mann im Osten und einen Mann im Westen, welche von der Sunnah sind, sende ihnen Salam, weil wie selten Ahlus Sunnah doch ist. Usul I'tiqad von Imam al-Ikai. Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte: Die Sunnah von Allah ist immer klar. Sie unterscheidet zwischen denjenigen, die hart und weich sind. Halte fest an der Sunna. Ahlus Sunna war immer eine Minderheit. Und morgen, ja, in Zukunft, werden es weniger. Und das sagt ein Tabi. Das ist Generation nach den Sahaba. Es sind weder Leute der Übertreibung noch rationell, noch Ration. Ja, eine Ration ist dieses, indem man seinen Verstand benutzt, um Ahkam auszuleiten, sozusagen. Zum Beispiel, mein Verstand sagt, Alkohol ist vielleicht erlaubt oder so. Nein. Da benutzt man seinen Verstand in dem Sinne nicht, sondern Alkohol, wir haben einen klaren Delikt vom Koran, klaren Beweis vom Koran, dass es verboten ist. So. Und er sagte noch Leute, und sie sind noch, weder noch Leute der Neuerung. Halte fest an der Sunnah. Das ist Sunan ad-Darimi. Okay. Abdullah ibn Mubarak, rahimullah, sagte: Sei wachsam. Heute sehe ich den Tod als ein Segen für jeden Muslim, der Sunnah, der Allah trifft. Wir gehören Allah und zu ihm werden wir zurückkehren. Zu Allah bitten wir und beschweren uns für unsere Isolation von anderen. Die meisten der Brüder der Ahlus Sunnah sterben, während Ahlul Bid'ah sich vermehrt. Zu Allah beschweren wir uns, damit er uns erleichtere, als die Bid'ah sich verbreitet hat und die Gelehrten angefangen haben zu verschwinden. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, sagte, was Imam Ahmed meinte, als er sagte, dass Ahlul Hadith Ahlus Sunnah al-Jama'ah sind, ist, dass Ahlus Sunnah viele Namen hat, wie At-Ta'ifa al-Mansura, und das sind zwei Arten: diejenigen tapferen Krieger und die gelehrten Fuqaha, die die Scharia verteidigen, yani Gutes verbieten und Schlechtes verbieten und so weiter. Okay, also At-Ta'ifa al-Mansura, so. Auf jeden Fall, Al-Ta'ifa al-Mansura sind die Mujahideen und die Gelehrten. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ahlus Sunna sind diejenigen, die die Pflicht des Dschihads und der Da'wa wiederbeleben. Jabir ibn Abdullah überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird fortfahren in meiner Umma eine Gruppe zu geben, welches für die Wahrheit kämpft. Du wirst sie erkennen bis Yawm al-Qiyamah. Dann wird Isa zurückkehren und die Leute werden sagen: Führe die Jama'a, also das Gebet. Nein, ihr führt euch nur untereinander. Allah ehrte diese Umma, sagt Isa al-Sinjan. Nein, ihr führt euch nur untereinander. Allah ehrte diese Umma damit, dass niemand sie führen wird, außer Mohammed und seine Leute. Sahih Muslim. Uqba ibn Amir überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Es wird immer eine kleine Gruppe geben, welche kämpfen wird, fi sabilillah, auf Allahs Weg. Und es wird ihnen nicht schaden, wer ihnen nicht zustimmt, und sie werden so fortfahren, bis Yawm al-Qiyamah, bis zum Tage der Auferstehung. Sahih Muslim. Salama ibn Kafay sagte: Ich saß mit dem Gesandten Allah und sagte ihm: O Gesandte Allah, die Leute haben ihre Sattel von ihren Pferden entfernt und die Waffen weggelegt und sagen, es ist nicht die Zeit für Dschihad. Der Gesandte wurde zornig und sagte: Sie sind Lügner. Das Kämpfen hat erst gerade angefangen. Und es wird fortsetzen, eine Gruppe aus meiner Umma zu geben, welche für die Wahrheit kämpft. Und Allah wird die Herzen einiger Leute irreleiten. Und es wird andere Leute geben, die von ihnen profitieren werden, bis Yawm al-Qiyamah. Und es wurde mir offenbart, dass ich sterben und nicht mit euch leben werde. Und ihr werdet mir folgen, einer nach dem anderen. Bis eine Zeit kommen wird, wo ihr von mir abgelenkt, abgeleitet sein werdet und euch gegenseitig töten werdet, und der Haushalt eines Gläubigen wird nach Scham umkehren. Das ist der Musnad Imam Ahmed und An-Nasa'i. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte: Ahlus Sunnah wal Jama'a sind zwei Arten, Mujahidun und Munafihun. Einer sind die Mujahidin mit dem Schwert und die anderen sind die Mujahidin mit dem Wort. Die siebte ist Ahlul Hadith, Ahlul Riwayah und Diraya. Ahlul Hadith, Ahlul Riwayah und Diraya. Das bedeutet, die Leute der Überlieferung, Überlieferung und Überprüfung der Überlieferung und Inhalte der Ahadith. Und Ahlul Hadith machen zwei Dinge. Also auf der rechten Seite sie überprüfen zwei Dinge, Imma al-Riwaya wa Imma al-Diraya. Imma al-Riwaya, Überprüfung des Isnads, der Kette. Zum Beispiel, sagen wir mal, in der Kette ist Abdullah, Musa und Harun. Dann wird Abdullah, Musa und Harun werden nach ihrer Präzision, nach ihrem Gedächtnis und so weiter, werden sie überprüft und so weiter. Imma al-Diraya, Überprüfung des Matens, des Textes. der Hadith-Text, der Matan, der arabische Text, wird überprüft und so weiter. Ibn Sirin, rahimahullah, sagte, die Tabi'in fragte nie nach dem Isnad, bis die Fitna ausbrach. Dann fingen sie an zu fragen, sag uns den Namen von deinem Mann des Hadith. Wenn der Überlieferer von Ahlus Sunnah war, dann nahmen sie sie oder ihn. Und wenn er von Ahlul Bid'ah war, dann nahmen sie es nicht, ja, die Überlieferung. Imam al-Khatib zitiert einen Hadith des Gesandten Allah, wo er sagte, dieser Din wird getragen von den Khalaf nach euch. Von jedem Khalaf werden die Vertrauenswürdigsten unter ihnen den Dien tragen. Sie werden alle Übertreibungen entfernen, welche geschrieben wurde. Falsche Überlieferung und das Verständnis der Unwissenden. Bordatul Mortemis von Imam al-Likari. So, das nächste. Die Ahlus Sunna sind diejenigen, welche die Leute immer vermissen. Die Ahlus Sunna wird immer vermisst. Ayyub al-Sikhtiyani sagte: Wenn ich Nachrichten höre, dass ein Mann von Ahlus Sunna gestorben ist, ist es wie, als ob ich Teile meines Körpers verliere. Diejenigen, die sich wünschen, dass sie, ja, in Ahlus Sunna sterben, sind diejenigen, die, und da zitierte die Ayah, Wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Sura 61, Vers 8. I'tiqad von, Usul I'tiqad, ich kürze das ab, ja, das Buch, weil ich habe das schon am Anfang öfter erwähnt, von Imam al-Likai. Als Abdulaziz ibn Muhammad al-Dawurdi, also eine Tabi'i, starb, besuchten die Leute Sufyan ibn Uyayna. Er ist auch ein Tabi'i. Gewesen und fanden, dass er krank war. Sie sagten, wer hätte nie gedacht, dass es dich so mitnimmt. Er sagte, er war ein Mann von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Usul i'tiqad von Imam al-Likai. Sie sind immer zwischen den zwei Extremen. Ja, eine Al-Wasat. Zwischen Murji'ah und Khawarij. Zwischen Qadariya und Jabariya. Die Ahlus Sunna ist zwischen Murji'ah, zwischen den Untertreibern im Tekfir. Und der Khawarij, die Übertreiber im Tekfir, also kurz gesagt. Zwischen Qadariya, Die sagen, alles ist freier Wille. Allah hat nichts bestimmt, alles ist freier Wille. Und Jabariya. Und die sagen ja, ne, die Jabariya sagen, es gibt keinen freien Willen. Der zehnte Punkt ist, ihre Quellen sind Koran und Sunna. Und ihre Quellen sind Koran und Sunna und das Verständnis der Sahaba in allen Angelegenheiten des Dienst. Okay, zum Beispiel, wenn die Sahaba unter ein Wort dies und jenes verstanden haben, dann verstehen wir auch unter diesem Wort, dass zum Beispiel, wenn die Sahaba unter Salah das Gebet verstanden haben, da verstehen wir auch unter Salah das Gebet. Okay, also das ist ja nur ein Beispiel. Oder unter Zakat, dass man die Pflichtabgabe, Pflichtsteuer, wenn die Sahaba das so verstanden haben, da verstehen wir das auch so, ja. Elfter Punkt. Also, sie stellen keinen Mann, Frau, Engel, Stein heilig und sie nehmen nur Beweis von Mohammed. Also in dem Sinne von, dass sie, ja, Mann, Frau, Stein und so weiter, dass sie keine Hujja sind. Wir sind keine Hujja. Und was die Definition von Hujja ist, ja, es ist ein bindendes Argument, welches keinen Widerspruch beinhaltet sozusagen oder welches nicht widerlegbar ist, sage ich mal. Und für die genaue Definition soll man sich bitte den Unterricht Tekfir anschauen. Und als Beweis, Sura 53, Vers 4. Und er spricht nicht aus eigener Neigung. Ich glaube, das ist Sura 53, Vers 3 und 4. In huwa illa wahyun yuha. So müsste das sein. Ja, ne, es ist nur Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Ja, ne. Okay. Wir kommen zum 12. Eigenschaft. Das nächste. Also zwölftens, sie debattieren nicht mit Ahlul Bid'ah oder Rationalisten in Angelegenheiten des Dienstes. Also damit ist nicht gemeint, dass sie nicht mit ihnen, sie reden mit ihnen, ja, aber nicht auf die Weise wie die Rationalisten. Rationalisten, ja, ne, die nehmen ihre Adille, ihre Beweise von ihrem Verstand. Und die Ahlus Sunna macht das ja nicht. Also sie debattiert nicht auf die gleiche Art und Weise, meine ich hier. Okay? Aber natürlich debattieren sie mit ihnen, um sie zur Wahrheit zu bringen, aber mit Beweisen von Koran und Sunna. Dreizehntens. So, sie lehnen Ta'wil und Fasid ab. Also hier ist gemeint, der falsche Ta'wil. Sie lehnen die falsche Interpretation ab und fügen sich der Scharia literarisch. Das heißt, nach seiner offenkundigen Bedeutung gemäß dem Verständnis der Sahaba. Was ist Ta'wil? Ta'wil sprachlich ist Interpretation und in der Scharia bedeutet das, wenn du die offenkundige Bedeutung lässt für die metaphorische. Und zum Beispiel Sura 20, Vers 5. Ich schreibe das mal hier, weil es wird oft dort benutzt. Allah sagt, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Der Alabama hat sich über den Thron erhoben. Und hier sagen manche Sekten zum Beispiel, seine Macht hat sich über den Thron erhoben. Das wäre ein Ta'wil und Fasid. Und ein Ta'wil hat drei Bedingungen. Erstens darf es den Asl vom Din nicht zerstören, also die Grundlage der Religion. Zweitens, nicht in den Themen, die in der Umma bekannt sind, wie hier zum Beispiel, oder in den Muhkamat-Ayat, zum Beispiel Salah, das Gebet. Da kann nicht einer kommen und dann sagen, ja, nach meinem Verständnis ist Salah ein Glas Wasser oder so. Und drittens, es müssen Zeichen da sein, ja, es müssen Beweise da sein. Man kann nicht einfach so alles uminterpretieren, wie es einem passt. Taib. Und viertens, sie folgen dem Verstand, dem Text Koran und Sunna vor dem Verstand. An-Naqlu muqaddama 'ala al-'aql. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: La yu'minu ahadakum hatta yakuna 'aqluhu tab'a bima ji'tum bihi. Keiner von euch glaubt, bis er seinen Verstand dem ergibt, mit dem ich gekommen bin. Also so sinngemäß. Auch wenn manche sagen, dass dieser Hadith schwach ist, der Matten, also der Text dieser Sache, stimmt, ja, ne, wir legen nichts in der Religion fest, was von unserem Verstand ist. Zum Beispiel, das Gebet ist aus Koran, haben wir Beweise dazu. Wir erfinden nicht etwas in der Religion. Taib. 15. und der letzte Punkt von Sifat wa Simat. 14 war nicht letzter, 15 habe ich vergessen. Sie sind zusammen in ihrer Aqida, obwohl sie sich niemals trafen. Die Ahlus Sunna sind zusammen in ihrer Aqida, obwohl sie sich niemals trafen. Imam Bukhari, rahimahullah, sagt, Ahlus Sunna und Jama'a muss nicht zusammen ein Ort sein. Sie sind immer an verschiedenen Orten auf der Welt verteilt. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, sie werden Ahlus Sunna genannt, weil sie der Scharia folgen, und sie werden Jama'a genannt, weil sie zusammen vereint sind. Und das ohne sich überhaupt getroffen zu haben. Majmu'atul Fatawa. Und Imam Esbahani sagte, rahimahullah, der beste Beweis, dass Ahlus Sunnah wal Jama'a, Ahlul Hadith, Ahlul Haqq sind, ist, dass wenn du alle ihre Bücher liest, in der Vergangenheit oder Gegenwart, trotz des verschiedenen Zeitortes, also verschiedenen Zeit, verschiedener Ort, und der Entfernung zwischen ihnen bei ihrer Akida, findest du auf sie auf derselben Richtung, derselben Form, derselben Methodik und denselben Weg. Ihre Aussage ist eine, ja eine übereinstimmend, und ihre Quelle ist eine. Wenn du alle ihre Aussagen sammeln würdest und was sie aussprachen, wäre es so, als ob es von einer Person kommen würde und von einem Mann. Muhammad. Kitab al-Hujja fi Bayan al-Mahajja. Jetzt beschäftigen wir uns mit einigen Glaubenspunkten der Ahlus Sunnah wal Jama'a. 10 Stück inshallah. Erstens. In dem Thema von Namen und Eigenschaften von Allah, Asma wa Sifat, der Ahlus Sunnah glaubt, dass du Allah beschreiben musst, wie er sich selbst beschrieb und wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieb. Du musst seine Namen und Eigenschaften gemäß seiner offenkundigen sprachlichen Bedeutung annehmen, ohne Interpretation, Ta'wil, ohne es mit der Schöpfung zu vergleichen, Tasbih, ohne zu verleugnen, Nafi oder ähnlich, der von der offenkundigen Bedeutung. Ohne es zu uminterpretieren oder es gleichzustellen oder versuchen, es mit der Schöpfung zu vergleichen, Temthil, noch seine Bedeutung zu verzerren oder es schweben zu lassen, Tafwid. Vielmehr bestätigen, Tathbit, wir, was Allah über sich selber bestätigt und was Allah über sich selber negiert, und wir machen keine Ähnlichkeit mit ihm. Sura 42, Vers 11. Allah sagt, nichts ist ihm gleich. Nichts ist ihm gleich. Wenn wir sagen, Allah hat eine Hand, dann sagen wir nicht, okay, der Mensch hat auch eine Hand, also müssen die Hände gleich. Nein, nur weil Hand, das Wort heißt nicht, dass die Realität dieser Hand gleich ist. Zum Beispiel eine Bärentatze ist zum Beispiel, oder sagen wir mal, eine Hand eines Affen ist anders wie die Hand eines Menschen, obwohl beides Hand heißt. Zum Beispiel eine. Aber diese ersten Punkte haben wir sowieso im Ders bei Tawhid al-Rububiyya behandelt. Und deswegen bin ich jetzt nur so drüber geflogen sozusagen. Zweitens. Über den Koran. In dem Thema von Koran, dass er das Wort Allahs ist. Du musst es glauben, dass der Koran das wahre Wort Allahs ist, dass er rezitierbar, yani mit Wörtern ist und hörbar mit der, wie soll ich sagen, mit der Rezitation. Ohne zu sagen, wie. Man sagt, yani wie. Bila Kaif. Und dass es herabgesandt wurde und von Allah, und es ist kein Geschöpf, und dass es begann und es zu ihm zurückkehren wird. Wie aus einigen Hadith hervorgeht. Drittens. Ich habe mal hier Glaubenspunkte. In dem Thema des Imans, der Ahlus Sunnah glaubt, dass Iman Qawlun wa Amalun ist. Aussagen und Taten. welche mit dem Gehorsam steigen und mit dem Ungehorsam gegenüber Allah und seinen Gesandten sinken. Okay? Viertens. Achira. Überzeugt zu glauben über all das, worüber wir informiert wurden nach dem Tod. Wie die Befragung im Grabe, die Strafe im Grabe, Erdrücken im Grabe, Belohnung im Grabe und jede andere Angelegenheit in Bezug auf die Achira bis zum Tage der Abrechnung. Der Ahlus Sunna glaubt an diese Sachen. Fünftens. Sahaba, die Gefährten des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dass man sie liebt, auf ihrer Seite ist, mit ihnen sich verbündet und ihrem Standpunkt, ob sie von der Familie des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind oder nicht, ohne an die Unfehlbarkeit von ihnen zu glauben. Ja, man glaubt nicht, dass sie unfehlbar sind. Zu lieben diejenigen, die sie lieben, und zu hassen diejenigen, die sie hassen. Und zu glauben, dass alle von ihnen gesegnet von Allah sind und dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Wie aus der Ayah Surah 9, Vers 100 hervorgeht. Wo Allah sagt, radiyallahu anhum wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden und ist mit ihnen zufrieden. Yani Allah, sie sind mit Allah zufrieden und er ist mit ihnen zufrieden. Und die besten Gefährten sind Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman, dann Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, ajma'in. Und wir müssen unsere Zungen hüten, darüber niedrig, schlecht über sie zu reden und über ihr oder über Streitigkeiten. Und wer von ihnen richtig lag, erhält zwei Belohnungen. Und wer falsch lag, bekommt eine Belohnung. Möge Allah sie alle segnen. Sechstens. Sechstens. Takfir. Ahlus Sunnah wal Jama'a glaubt, dass Takfir das Recht Allahs des Allmächtigen ist. Genau wie Tashri'a, die Gesetzeserlassung. Und deshalb glauben wir, dass jeder, der den Allah Kafir nennt, ein Kafir ist. Im Koran und in der Sunnah und ohne Zweifel. Und jeder, der einen Auslöscher des Dienstes begeht, ohne einen Hinderungsgrund im Takfir zu haben, nennen wir auch Kafir. Ahlus Sunnah wal Jama'a glaubt, dass du auf keinen Muslim Takfir machen darfst, der eine Sünde begeht, die geringer ist als Kufr Akbar oder Schirk Akbar, solange er diese nicht legalisiert hat, yani Istihlal. Oder verleugnet, was Pflicht ist. Wenn er eine Sünde begeht, welche kein Kufr Akbar ist, selbst wenn es eine große Sünde ist, wie Zina, den nennen wir Sünder oder sündhaft und machen kein Takfir. Und wenn er bei Allah bereut, wird er ihm vergeben. Und wenn er stirbt vor der Reue, dann glauben wir, ist er unter Allahs Wille. Und wenn Allah ihn vergeben will oder ihn strafen möchte und dann das Paradies betreten lässt, wahrlich keiner wird ewig im Höllenfeuer sein, außer derjenige, der Kufr oder Schirk begeht und wahrlich das Gebet zu verlassen ist Kufr. Also wir reden davon. Kufr Akbar, Schirk Akbar, bei dem man nicht entschuldigt ist. Und die Hinderungsgrund im Takfir habe ich einen Ders darüber gemacht, den soll man sich dann bitte anschauen, dass man nicht übertreibt im Takfir. Ja, ne? Das wäre nicht gut. Siebtens. Oder untertreibt im Takfir. Die Leute warnen immer vor Takfir, aber man soll auch nicht untertreiben. In der Mitte bleiben, ja, ne? Im Thema der Qadr, die Ahlus Sunnah wal Jama'a glaubt an den Qadr von Allah. Sie glauben, dass alles Vorherbestimmte von Allah ist, das Gute und das Schlechte. Und sie glauben, dass der Mensch und Dschinn eine Wahl haben. Und sie glauben, dass Allah den Willen hat und auch der Mensch und Dschinn. Aber dass der Wille dieser Geschöpfe, der ist untergeordnet zu dem Willen Allahs. Alles Schicksal und Bestimmung ist dem Willen Allahs und der Wille des Menschen und Dschinn. In dem, wo er eine Entscheidung treffen kann, ist dem Wille von Allah untergeordnet. Zum Beispiel, man kann entscheiden nachts, ob man in Disco geht oder ob man Qiyam al-Layl betet. Okay? Aber wenn man zum Beispiel Qiyam al-Layl betet, dann ist das trotzdem dem Willen Allahs untergeordnet. Das heißt, es passiert trotzdem mit seinem Wissen und seiner Erlaubnis. Man kann sich nicht aus seiner Erlaubnis herausbringen. Inshallah ist das klar. Über den Qadr hatte ich ja auch in anderen Durus geredet. Nein. Achtens. Scharia. Ahlus Sunnah wal Jama'a glaubt, dass es verpflichtend ist, die Scharia zu implementieren, einzusetzen und dass man unter einem Imam vereint sein muss, der die Scharia implementiert und nicht gegen solch einen Imam zu rebellieren, selbst wenn er der Teile der Scharia implementiert. Solange er nicht ein einziges Kufrgesetz deklariert. Also, wenn er die Scharia implementiert, da rebelliert man nicht gegen ihn, solange er nicht ein einziges Kufrgesetz deklariert. Andererseits glauben sie, die Ahlus Sunnah, dass sie mit dem Schwert rebellieren müssen. Das ist ein Glaubenspunkt der Ahlus Sunnah. Neuntens. Schreibe ich mein Verständnis. Verständnis. Ach ja, beim achten Punkt. Die Ahlus Sunna rebelliert nicht gegen einen Imam, bis sie Kufr und Bawah sind. Also der klare Kufr, an dem man nicht so zweifeln kann. Neuntens. Verständnis. Ja, die Ahlus Sunna und Jama'a folgen dem Koran und der Sunna alleine. Nur mit dem Verständnis der Sahaba, des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ihre Zustimmung, Konsens, ja, ne, Ijma' as-Sahaba. Und so. Und zehntens, Keramat. Ahlus Sunnah wal Jama'a glaubt an den Keramat der Awliya. Und dass Allah die Leute der Tugenden mit einer Menge von Unterstützung und unsichtbare Ehren wird. Sie sind die Leute des Taqwa, also dass sie sich auch von Allah unterstützt werden können. Allah sagt, keine Furcht wird sie treffen, auch werden sie traurig sein. Diejenigen, die an Allah glauben und ihn fürchten. Diese zwei Eigenschaften. Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Aber diese Keramat von Awliya, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Wunder, darf man nicht mit den Sufis, nicht mit dem Verständnis der Sufis verwechseln. Die sagen zum Beispiel, ja, dieser Wali von Allah, der kann von Istanbul nach Zypern, in 2 Sekunden fliegt er dort rum oder schickt Blitze herum und so weiter. Solche Sachen nicht. Zum Beispiel in der Schlacht von Badr, Allah subhanahu schickt den Malaika zu den Mu'minin. Und es gibt auch viele Keramat, die vor allem die Mujahideen erleben oder diejenigen, die im Gefängnis sind und so weiter, wo Allah subhanahu denen Unterstützung sendet. Also, inshallah ist es verständlich, ja, bitte nicht mit den Sufis verwechseln. Und es gibt noch viele andere Eigenschaften, ja, Charakteristiken der Ahlus Sunnah wal Jama'a, wie zum Beispiel, sie bezeugen nicht, dass eine Person von den Leuten des Höllenfeuers ist, außer jene, welche Allah und sein Gesandter uns berichteten. Und auch nicht bezeugen sie nicht, dass eine Person von den Leuten des Paradies ist, außer jene, welche Allah und seine Gesandten bezeugten. Das heißt, ja, für die toten Leute. Zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ich werde auf jeden Fall ins Paradies gehen. Das kann ich ja nicht wissen. Oder ich sage, diese Person wird auf jeden Fall in Höllenfeuer gehen. Das kann ich ja nicht wissen. Man kann sagen, wenn diese Person ein Kafir ist, man kann sagen, wenn er auf diesen Kufr stirbt, dann ist er im Höllenfeuer. Taib. So. Und sie bezeugen auch nicht, dass jemand, der auf dem Schlachtfeld stirbt, als Märtyrer stirbt. Ja, sie bezeugen nicht. Wenn jemand stirbt auf dem Schlachtfeld, dass er ein Schahid ist. Sie sagen Schahid, inshallah. Vielmehr bitten sie Allah, sein Märtyrertum anzunehmen und bezeugen nicht für ihn, dass er ein Schahid ist und sagen niemals, dass ihm vergeben wurde. Vielmehr bitten sie Allah, dass er ihm vergebe. Weil es gibt auch einen Hadith und viele Hadith-Gelehrte fangen mit diesen Hadith in ihren Büchern an. In ihren Hadith-Büchern mit den drei Personengruppen, mit denen das Höllenfeuer angezündet wird. Und einer davon ist der Shahid, beziehungsweise der Kämpfer, der im Kampf gestorben ist. Und na, Ahlus Sunnah wal Jama'a lieben sich gegenseitig aus ihrer Liebe zu Allah und seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten mehr als sie irgendetwas anderes lieben. Und na, Allah weiß am besten, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa hamdaka ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin.